Kundgabe 4450. Empfangen durch Beata Dodde am 4.10.1948. Ringen um starken Glauben. Das Ringen um tiefen, unerschütterlichen Glauben darf nicht nachlassen. Ansonsten die Gefahr besteht, dass die Sorge um das leibliche Wohl die seelische Sorge übertrifft und der Mensch schwach wird in jeder Beziehung. Der tiefe Glaube allein gibt Kraft. Im Glauben liegt die Gewähr jeglichen Gelingens. Der Glaube gibt Ruhe und Frieden des Herzens. Und jegliche Sorge schwindet, so der Mensch einen starken Glauben besitzet. Nicht die eigene Kraft bewältigt das Maß der Anforderungen, die an einen Menschen gestellt werden, sondern nur allein die Glaubenskraft, denn diese ist göttliche Kraft. Sie strömet auf den Menschen über, der im tiefen Glauben mir alle seine Nöte vorträgt, auf dass ich ihm helfe. Der feste Glaube, dass ich ihm helfe, sein Erdenleben zu meistern, sichert ihm auch die Kraft, die erforderlich ist zur Überwindung irdischer Anforderungen. Ist aber der Glaube schwach, dann wird der Mensch ängstlich. Er lenkt sein ganzes Augenmerk nur auf seine irdische Tätigkeit. Er wird lau im geistigen Streben und schreitet nicht vorwärts, was aber allein wichtig ist im Erdenleben. Ein fester Glaube ist Vertrauen zu mir. Dieses darf euch nicht mangeln, denn wer kein Vertrauen hat zu mir, der glaubt auch nicht an meine Liebe und meine Allmacht. Also er glaubt nicht an ein vollkommenes Wesen, das in tiefer Liebe euch verbunden ist. Ringet um starken Glauben, lasset nicht nach. Darum zu beten, euch vorzustellen, dass ich mit meinen Geschöpfen ewiglich zusammengehöre. Dass ihr, die ihr aus mir hervorgegangen seid, ständig umsorgt und betreut werdet, und dass ich euch nicht in der Not belassen will. So ihr euch selbst als meine Kinder fühlet und nun auch als Kind zum Vater kommet und ihn bittet um Hilfe. Ich will als erstes euer Vertrauen zu mir, euren Glauben, dass ich euch helfen kann und helfen will. Habt ihr diesen Glauben, so ist euch auch schon geholfen. Denn niemals lasse ich einen starken Glauben zu Schanden werden. Verbindet euch im Geist mit mir, sprechet mit mir und erwartet meine Hilfe. Und sie wird euch werden. Amen.